Good morning. Guten Morgen. I hope that through this devotional, ich hoffe, dass durch diese Andacht you have absolutely no fear of death anymore. Du absolut keine Angst mehr vor dem Tod hast. And you are just excited about it. Und du dich geradezu darauf freust. Can't wait for the glorious moment in your life. Und diesen glorreichen Moment in deinem Leben nicht erwarten kannst. And if you have ever been thinking about the coming of Jesus Christ, und wenn du jemals über das Kommen von Jesus Christus nachgedacht hast, I hope that now you are super excited about it. Hoffe ich, dass du jetzt super begeistert bist. Because now there is a new life coming your way. Weil nun ein neues Leben auf dich zukommt. When Jesus comes, your body will be perfectly transformed. Wenn Jesus kommt, wird dein Körper vollkommen verwandelt werden. Everything will be incorruptible and indestructible. Alles wird unvergänglich und unzerstörbar sein. Verse 53. Vers 53. For we will discard our mortal clothes. Denn wir werden unsere sterblichen Kleider ablegen. And slip into a body that is imperishable. Und in einen Körper schlüpfen, der unvergänglich ist. I like how simple and practical Paul is here. Mir gefällt, wie einfach und praktisch Paulus hier ist. It's just like this. Es ist so. Like you had some old raggy clothes. Als hättest du ein paar alte, zerlumpte Kleider. Now, you don't want to use them anymore. Die du jetzt nicht mehr tragen willst. Because you've been given a brand new, beautiful set of clothes. Weil du einen brandneuen, wunderschönen Satz Kleider bekommen hast. But the only way that you will actually get to use these perfect new clothes, aber die perfekte neue Kleidung kannst du nur dann benutzen, is if you promise to throw away the old clothes. Wenn du versprichst, die alten Sachen wegzuwerfen. That's the picture here. Das ist das Bild hier. So now you throw away your old human body because you slip into this brand new body. Du wirfst deinen alten menschlichen Körper weg, weil du in diesen brandneuen Körper schlüpfst. Wonderful and perfect with it you can fulfill God's purpose. Der wunderbar und perfekt ist, mit dem du Gottes Auftrag erfüllen kannst. Then he says, dann sagt er, what is mortal now will be exchanged for immortality. Was jetzt sterblich ist, wird gegen Unsterblichkeit ausgetauscht werden. So you see, when this happens, there will be an exchange. Wenn das geschieht, wird es einen Austausch geben. You're going to get a body that is incorruptible, immortal and perfect. Du wirst einen Körper bekommen, der unvergänglich, unsterblich und perfekt ist. And that body will be yours and you're going to keep it forever. Dieser Körper wird dir gehören und du wirst ihn für immer behalten. So think. Stell dir vor. In about 4 million years you will have the same age that you had when you went to heaven. Dass du in etwa 4 Millionen Jahren genauso alt sein wirst, wie du warst, als du in den Himmel kamst. You know, it's sad when you see some people age and not age very well. Es ist traurig, wenn man sieht, wie manche Menschen altern und nicht besonders gut altern. I have some people that are getting elderly and they don't live a good life. Ich kenne einige Menschen, die älter werden und kein gutes Leben haben. But you know the wonderful and the glorious hope that those people have. Aber die wunderbare und herrliche Hoffnung, die diese Menschen haben, ist, it will not be very long and I will have a new body. Es wird nicht mehr lange dauern und ich werde einen neuen Körper haben. I will have something that's incorruptible that nothing can destroy here in this earth. Ich werde einen Körper haben, der unvergänglich ist und den nichts auf dieser Erde zerstören kann. That's what Paul is saying. There will be a complete and a total exchange. Genau das sagt Paulus. Es wird ein vollständiger und totaler Austausch stattfinden. Verse 54. Vers 54. And then, when that which is mortal puts on immortality, und wenn das, was sterblich ist, Unsterblichkeit anzieht, and what now decays is exchanged for what will never decay, und das, was jetzt verweslich ist, gegen das ausgetauscht wird, was nie verwesen wird, then the scriptures will be fulfilled. Dann wird die Schrift erfüllt. So the whole argument that Paul is bringing about resurrection, which people didn't believe in, bei seiner ganzen Argumentation über die Auferstehung, an die die Menschen nicht geglaubt haben, he's first bringing them all of the perfect arguments why it doesn't make sense to believe that. Bringt Paulus zunächst all diese perfekten Argumente, warum es keinen Sinn macht, nicht daran zu glauben. Then everything we say is lie. Dann wäre alles, was er sagt, eine Lüge. Then Jesus' death is really worthless because it wouldn't have been enough. Dann wäre der Tod Jesu wertlos, weil er nicht ausgereicht hätte. And then he confronts them. Dann konfrontiert er sie damit. But now he's bringing us to this excitement, like, guys, believe in the resurrection because it's going to be really exciting. Aber jetzt bringt er uns zur Begeisterung. Leute, glaubt an die Auferstehung, denn es wird richtig aufregend werden. I know, I know, I know. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. I believe that with all my heart. Ich glaube es von ganzem Herzen. That as long as we walk this earth, God wants us to live with good and healthy bodies. Dass Gott will, dass wir solange wir auf dieser Erde leben, mit einem guten und gesunden Körper leben. I don't doubt that. Daran zweifle ich nicht. Because Jesus simply died, I mean, he also gave his body to be beaten, so that we don't have to suffer sicknesses. Denn Jesus ist einfach gestorben. Er gab auch seinen Körper her, um geschlagen zu werden, damit wir keine Krankheit erleiden müssen. But I also know the reality or the facts in so many situations. Aber ich kenne auch die Realität oder die Fakten in so vielen Situationen. That so many wonderful and great and loving Christians never experienced that. Dass so viele wunderbare und großartige und liebevolle Christen dies nie erfahren. I still believe it's the truth. Ich glaube trotzdem, dass es die Wahrheit ist. I do not believe it's the will of God for any Christian to die in sickness. Ich glaube nicht, dass es der Wille Gottes ist, dass ein Christ in Krankheit stirbt. While I believe that, I face the fact all around me that a lot of Christian people suffer physical ailments. Obwohl ich das glaube, sehe ich überall um mich herum viele Christen unter körperlichen Gebrechen leiden. Now I believe ich glaube, that we must keep pushing for an incredible explosion of the supernatural. Dass wir weiterhin auf eine unglaubliche Explosion des Übernatürlichen drängen müssen. I believe we need to get more and more aggressive in our life of faith. Ich glaube, wir müssen in unserem Glaubensleben immer aggressiver werden. Believing with all of our hearts what Jesus died for. Und von ganzem Herzen an das glauben, wofür Jesus gestorben ist. I believe that. Daran glaube ich. But while many people never, for whatever reason, come to that place of faith, aber während viele Menschen, aus welchen Gründen auch immer, nie an diesen Ort des Glaubens kommen, we need to grab hold of truths like that. Müssen wir Wahrheiten wie diese ergreifen. It doesn't matter how long your physical body gives you problems. It is only temporary. Es spielt keine Rolle, wie lange dein Körper dir Probleme bereitet. Es ist nur vorübergehend. Very soon there will be a shout of victory and forever you have a perfect body. Sehr bald wird es einen Siegesschrei geben und du bekommst für immer einen perfekten Körper. Wonderful, glorious and incredibly exciting. Wunderbar, herrlich und unglaublich aufregend. And at that moment, in diesem Moment, there will be an incredible, beautiful scripture fulfilled. Wird sich eine großartige, wunderschöne Bibelstelle erfüllen. Which I will tell you about tomorrow. Darüber erzähle ich dir morgen. See you. Bis dann.